Grad. Morgen überwiegend sonnig, im Osten und Südosten etwas Schnee oder Schneeregen. Temperaturen 2 bis 4, bei Sonnenschein 5 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten am Mittwoch: im Norden und Westen bei aufgelockerter Bewölkung häufig sonnig, im Osten und Süden zeitweise Schnee oder Regen, Höchstwerte im Osten 1 bis 4, sonst 4 bis 8 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 23 Uhr. Deutschlandfunk, 22.05 Uhr, die Verkehrslage A4 Dresden-Erfurt zwischen Stadt Roda und Jena Zentrum, 6 Kilometer Stau. A4 Erfurt Richtung Bad Hersfeld zwischen Bad Hersfeld und Kirchheimer Dreieck, 7 Kilometer Stau. Und A81 Würzburg Richtung Heilbronn zwischen Gerchsheim und Ahorn Baustelle, 6 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Rock etc. Nashville in Tennessee ist eines der großen musikalischen Zentren in den USA. Hier wird mit Musik überwiegend Country immer noch sehr gut Geld verdient. Viele Künstler, die hier regelmäßig arbeiten, haben sich in den kleinen Orten rund um die Großstadt angesiedelt. Ein Musikerdorf mit einem besonderen Flair ist Leaper's Fork. Hier leben ganz normale Leute, aber auch Millionäre aus dem Musikgeschäft. Knut Benzner hat sich in Leaper's Fork umgehört und festgestellt, dass die Gegend inzwischen auch für Interessenten aus dem fernen Ausland attraktiv geworden ist. Vor einigen Tagen beschloss die australische Regierung, besser gesagt deren Council for the Arts, ein Büro in den Vereinigten Staaten zu eröffnen, versehen mit einem Stipendium von $15.000. Ein australischer Musikproduzent sowie ein australischer Musiker wurden quasi als Stipendiaten gleich mit rübergeschickt. Für 3 Monate zur Entwicklung eines industriellen Netzwerkes. Was glauben Sie, wo das Büro sitzt? Es sitzt weder in New York noch in Los Angeles. Nashville hat 620.000 Einwohner. Die Metropolregion bringt es auf knapp 1,7 Millionen. 2011 wurden 43 Millionen Country-CDs verkauft, 2006 setzte die Country-Musikindustrie 6,4 Milliarden US-Dollar um. Von Nashville nach Franklin sind es 30 Minuten Richtung Süden. Franklin ist nicht Suburb, Franklin sei Satellit, sagen einige. Nashville und seine Satelliten sind weiß. Memphis, die größte Stadt des Staates Tennessee, ist schwarz. Es gab ein paar schwarze Country-Sänger und es gab den Mann in Schwarz, Johnny Cash, aber das war etwas anderes. Westlich von Franklin, nochmal 20 Minuten, liegt Leaper's Fork. Leaper's Fork, manche schreiben Leaper's mit Apostroph, manche ohne. Leaper's Fork ist ein Dorf. Ein Dorf mit einer Dorfband, der Homer Dever Band. Und die hat eine CD, die heißt Leaper's Fork Standard Time. Der Titelsong. Back in 1952, Hank found his mansion on the hill. He came out here to hunt and fish and breed. The pressures of the big time were closing in on him. But right here he found his hillbilly dream. I'm in a place that's real easy on my mind. I'm gonna sit on this swing and drink a little homemade wine. Everything moves a little slow out here, but that suits me just fine. Ain't in a hurry, I got no worries. I'm on the Leaper's Fork standard time. We don't like rap music, but we love good country songs. And this town's just one big mixed up family. Our Christmas lights on Main Street stay out all year long. And our jailhouse is our strongest in the street. I'm in a place that's real easy on my mind. I'm gonna sit on the swing and drink a little Red Dog wine. Everything moves a little slow out here, but that suits me just fine. Ain't in a hurry, I got no worries, I'm on Leaper's Fork Standard Time. I'm on Leaper's Fork Standard Time. Would this be good up here, down there? Whatever's good for you. Ein Haus, ziemlich im Wald. Well, hello, I'm Reggie Young. I'm a guitar player. Reggie Young. Gitarrist. Young kam bereits 1972 nach Nashville aus Memphis und lebt seit langem in diesem Haus im Wald in Leaper's Fork. Aufgewachsen in Memphis in der Rockabilly-Ära, dann da Memphis mit dem Rhythm and Blues zusammengekommen und in Nashville hat er halt Country-Musik gemacht. Eigentlich, meinte Young, habe er gar nichts anderes gemacht, nichts anderes gespielt, nur eben dann für Country-Sänger anstelle von schwarzen Soul-Sängern und Rhythm and Blues-Sängern und Blues-Sängern. Er arbeitet nach wie vor und wenn das Telefon klingelt und jemand einen Gitarristen will, ist er immer noch erstaunt, dass er es sein soll. Reggie Young ist 76 und er ist einer der maßgeblichsten Session-Musiker, die es gibt. Angestellt damals als Gitarrist beim American Sound Studio in Memphis, hat er bei jenen Aufnahmen mitgewirkt, die da zwischen 1967 und 1972 entstanden. Es gab Wochen, da kamen in jenen Jahren 25 der Top 100 der Billboard-Charts aus diesem Studio. Hits mit stets der gleichen Band, zum Beispiel dieser Song. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. Oder der. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Oder der. We're caught in a trap. I can't walk out. Gitarre, Reggie Young. It was quite a music shock when I moved over here because the music is so different. Es war geradezu ein musikalischer Schock, sagte er, als ich hierher kam. Die Musik war so anders als in Memphis. Memphis is a producer's town. Nashville is more of a musician's town, because there's great musicians here. And there's great musicians in Memphis, but Memphis, so Reggie Young, war eine Stadt der Produzenten. Nashville ist eine Musikerstadt. Es gibt großartige Musiker in Nashville. Es gab gute Musiker in Memphis. Doch die Produzenten dort heuerten Musiker an und bezahlten sie oft nicht. Sie zahlten den gewerkschaftlichen Tarif nicht. Was passierte war, dass die Musiker Memphis verließen. Steve Cropper und Doug Dunn verließen Stax und wir, unsere Studioband von American, gingen ebenfalls. And what was left in Memphis was, I mean, you'd go to a studio, say you had a 10 o'clock session time called. You show up at 10, you may not start until noon or 1 o'clock, just sitting around. And they just in talk. Memphis war die Arbeit anders. Wenn du 10 eine Session hattest, fingst du erst mittags oder noch später an. Man saß rum und unterhielt sich. In Nashville ist 10 Uhr. Und 1 hast du deine erste Session hinter dir. Du stempelst deine Karte und wirst nach Tarif bezahlt. Ich war zeitweilig so eingebunden, dass ich den doppelten Tarif verdiente. Ich arbeitete jeden Tag. Jeden Tag, 5 Tage die Woche, manchmal 6, manchmal 7, wenn ich Demos machte. Ich arbeitete und schlief. But it was, I was working every day, 5 days a week, 6 days sometimes. Sometimes 7 if I wanted to do demos, but all I was doing was working and sleeping. Nach Memphis gehen die Leute, um den Geist zu spüren. Nach Nashville gehen die Leute, um einen Country-Hit zu landen. What am I doing these days? Okay. One exciting thing that I'm really enjoying is this rhythm section I was with in Memphis, American. Cut all these hits in a 5-year period, 122, I think, Pop and R&B hits, top 10 hits. Same rhythm section. Was ich heute mache? Okay, eine aufregende Sache, die mir wirklich Spaß macht. Ich habe diese Rhythm Section, mit der ich damals in Memphis war. Wir hatten alle zusammen diese Hits aufgenommen, 122 Hits, Pop und Rhythm and Blues, Top Ten Hits. Vor ein paar Jahren lud man uns nach Skandinavien ein, vom Elvis Fanclub. Die wollten die Musiker kennenlernen, die auf seinen Platten gespielt hatten. Wir gingen rüber und spielten ein paar Songs, wir engagierten einen Sänger, wir hatten ein Bläserensemble dabei, wir fragten die Sweet Inspirations, ob sie mitmachen wollten, alles Elvis-Zeug. Das war cool. We kind of got us back together. We're all living here now, the rhythm section. So we worked up a show of all these other songs, all the R&B stuff, like a, you know, the Neil Diamond, Sweet Caroline, and all whole string of his hits, and B.J. Thomas and Wilson Pickett. Die gesamte Rhythm Section lebt inzwischen hier. Und wir entwickelten eine Show, Neil Diamond's Sweet Caroline, die späten Elvis-Hits, B.J. Thomas, Wilson Pickett. Eine 2-Stunden-Show unserer damaligen besten Hits. Horn Section, Background Singer. Meine Frau Jenny ist die String Section. Wir sind zu 14. Wir haben hier im Franklin Theater gespielt, vergangenen Sommer, und es war wunderbar. Der Kerl, der die Highwaymen buchte, war da und er sagte, er wolle sich um uns kümmern. Er verschaffte uns Auftritte, Las Vegas und so weiter. Mir macht das Spaß. And he said, I can book you guys like corporate jobs and stuff. And now we're starting to get gigs with through him. And so that's exciting, because we'll probably do Vegas and other, no telling what. I don't know where that's going to wind up, but it's... That's a lot of fun. We really enjoy doing that. Das Franklin Theater, von dem Young sprach, ist, wie der Name schon sagt, in Franklin. Würde man Reggie Young fragen, wo er wohnt, würde er antworten, na, in Nashville. Das wäre so, als würde jemand aus, sagen wir, Hildesheim behaupten, er lebe in Hannover. Liebes Volk, das Dorf. I'll say anything. You want me to cuss? Ich sage alles, was Sie wollen. Hi, this is Richie Albright. Former drummer with Waylon Jennings. Ein weiterer Dorfbewohner ist Richie Albright, der ehemalige Schlagzeuger von Waylon Jennings. Ehemals deshalb, weil Waylon Jennings vor 10 Jahren verstarb. I was into the music and they brought me here. Or I came here with Waylon and I'm still here. Albright, 73, war 40 Jahre lang Waylons Schlagzeuger und wegen Waylon kam er hierher nach Liebers Fork. This is a great little area. It really is, especially this end of Williamson County. It's a mecca. Liebers Fork, respektive Williamson County, sagt Richie Albright, sei ein Mekka. Mm-hmm. Yeah, it is. It is. Hier wohnen Nicole Kidman und Keith Urban. Wynonna Judd. Winonas Schwester Ashley Judd und ihr schottischer Ehemann Dario Franchitti, Rennfahrer, Michael McDonald, ehemals bei Steely Dan und den Doobie Brothers, Sheryl Crow, Tony Joe White, John Hyatt, Cap Moe, Chad Cromwell, Schlagzeuger von Neil Young und Mark Knopfler, Al Perkins, Pedal Steel Gitarrspieler, Barbara Orbison, die Witwe von Roy Orbison, sowie ein paar andere. Und es gibt eben diese Dorfband, in der spielen unter anderem Reggie Young und Reggie Albright. Im Booklet der CD ist ein Foto eines Hauses von Hank Williams zu sehen, 1952 in Leaper's Fork. In dem Anwesen residieren nun Faith Hill und Tim McGraw. Wer die sind? Na, Country-Sänger. Es kann somit passieren, dass Ashley Judd, die Schauspielerin, und ihr schottischer Ehemann Dario Franchitti, der Rennfahrer, mit ihrem roten Ferrari auf der einen Hauptstraße vor einem der beiden Dorfrestaurants halten und was essen gehen. Entweder sie gehen ins Country Boy oder ins Puckett's. Im Country Boy, das Design wie eine Eisdiele in den 50ern, ist es etwas feiner. Etwas. Das Puckett's ist wie zu Hause. Bandleader der Dorfband The Homadeva Band ist Aubrey Preston. Preston, der Geld als Immobilienmakler, Anlageberater und Fondsverwalter von Krankenhausbauten und Altenheimen gemacht hatte, war der, der Leaper's Fork revitalisierte. Seit 1992 kaufte Preston auf, baute um und aus und vermietete. Durchaus darauf bedacht, die Einheimischen nicht zu vertreiben. Aubrey Preston. Well, yes, and you know, we've talked about, you know, artists and that kind of thing, because I know we're focused on music, but the reality of what makes nun, this sagt place er, einige Musiker sind ja nun schon erwähnt worden, eben durch den Fokus auf Musik. Doch die Realität dessen, was hier ist, sind die Einheimischen, deren Art des Lebens, Farmer, Anstreicher, Elektriker, gemischt mit Songwritern und Managern des Gesundheitswesens. Dieser Mix führt zu interessanten Unterhaltungen. And that mix of all of that makes for some interesting conversations. Und was passiert, wenn der Revitalisierung die Gentrifizierung folgt? Geht nicht. Grund kann nicht weiterverkauft werden. Häuser dürfen nicht mehr gebaut werden. Neben Leaper's Fork findet sich mit dem Natchez Trace Parkway darüber hinaus ein Naturschutzgebiet. Die Liegenschaften können nicht aufgeteilt werden. Then the culture of the people here and the community leadership has just been very much about celebrating the working people and holding up people based on their character. Dazu kommt, dass die kulturelle Haltung der Gemeindeleitung die arbeitende Bevölkerung, die Arbeiter, hochhält. Sie hält die Charaktere der Menschen hoch. Nicht, wie viel Geld sie gemacht haben. Das hat sich durchgesetzt. Wir haben eine öffentliche Schule, in der sich jeder einbringt, gleichgültig des Einkommens. Wir haben kostenlose Gemeindeveranstaltungen. Wir unterstützen unsere Einheimischen ganz direkt, sodass sie Arbeit in der Gegend haben. Und wir machen uns Gedanken, wenn uns jemand mit weniger Einkommen verlässt. Sie mögen uns verlassen, weil sie sozial entmutigt sind und nicht dazugehören. Sie mögen uns verlassen, weil die öffentliche Schule nicht gut genug ist. Und sie mögen uns verlassen, weil sie keine Beschäftigungsmöglichkeiten haben. Das sind dann ein paar Dinge, die wir versuchen, um die Gentrifizierung zu limitieren. So those are some of the things that we try to do, to try to limit the gentrification. Country Musik ist Arbeitermusik. Right. I think it used to be. Sollte sie sein, beziehungsweise war sie. In den 20ern des vergangenen Jahrhunderts nannten die Städter aus dem Norden die, die in Tennessee Country Musik machten, White Trash, weißen Abfall. Preston schreibt Songs so aus Spaß. Er spielt Gitarre und hat ein paar von ihnen. Hinter dem Haus ist eine kleine Hütte, in der örtliche Songschreiber Songs schreiben können. Er hat eine Sache namens Americana Music Triangle entwickelt, von der er noch absolut keine Ahnung hat, wohin sie sich entwickelt. Ein gedachtes Dreieck zwischen New Orleans, Memphis und Nashville mit allen Orten darin oder darüber hinaus, die mit Musik zu tun haben. Ein sehr großes, unregelmäßiges Dreieck sozusagen. Und Preston betreibt einen Live-Laden im Dorf. Talking about over Green's Grocery, right? Green's Grocery, einstmals ein Lebensmittelgeschäft. Yes. Der Umbau, seine Idee. Yes. Mm-hmm. Wunderbar. Yeah, thank you. Da spielen dann die, die im Dorf wohnen. Oder andere. Oder Cap Mo erzählt vor adretten Wirtschaftsstudenten der Vanderbilt University, warum er Musiker geworden ist und nicht Wirtschaftsstudent und singt zwischendurch mal ein Lied. Something like that. Hey, baby, Angelina, baby, won't you please come home? Sweet Angelina, baby, won't you please come home? You know my heart is aching, oh, my dreams have gone. But all that did was tear us apart. Tried to give you everything in the world, when all you really wanted was my heart. My heart. Well, well, Angelina, baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? You know my heart is aching. Oh, my dreams have gone. You know my heart is aching. And all my dreams have gone. Thank you very much. Die nächstgrößere Stadt in der Nähe von Leepers Fork ist, bereits erwähnt, Franklin, eine der wohlhabendsten Städte der Vereinigten Staaten. Und die Liste der Country-Musiker geht weiter. Kenny Chesney, Brad Paisley, Billy Ray Cyrus, George Jones und ein paar Nicht-Country-Musiker. John Kay, der Sänger der Band Steppenwolf. Rick Vito, Jack White. We get about 50 a week. Of people that email us or write us that want to play Puckett's. Wir bekommen, sagt Frank Stevenson, etwa 50 Anfragen die Woche von Musikern, die bei uns spielen wollen. There's just a lot of musicians here and that's the main thing they want to do is play. Im Puckett's in Franklin spielt jeden Abend eine Band. Nicht irgendeine Band, sondern eine richtige Band. Immer mal wieder einer von denen, die bisher genannt wurden. Egal ob Al Perkins oder bei Gelegenheit Keith Urban. Während der Woche gibt es die Musik gratis. Am Wochenende kostet die Musik nach dem Abendessen $10. Aber es ist nicht erlaubt, draußen im Freien bei herrlichem Sonnenschein einen Wein oder einen Schnaps zu trinken. Beer is okay, but no liquor or wine. Nein, keine Lizenz. Bier draußen vor der Tür geht, Wein und Schnaps nicht. Heute Abend eine Bluegrass-Band. Südöstlich von Franklin, Richtung Murfreesboro, liegt ein Örtchen. Nein, kein Örtchen, ein Hügel, zwei Hügel. Die Arrington Vineyards. Als Kix Brooks. Yeah, I'm Kix Brooks. Had a band called Brooks and Dunn. Country-Sänger und eine Hälfte des Duos Brooks and Dunn. Zusammen haben sie etwa 30 Millionen CDs verkauft. Als der Country-Sänger Kix Brooks also keine Lust mehr hatte, Country zu singen, machte er in Wein. Mit Weingut. Gute Weine. Bei den Veranstaltungen im Weingut, die Music in the Vines heißen, Gibt es neben Wein statt Country etwas gediegener, ziemlich sophisticated? Jazz. Jazz aus der Region. Die Band Art for Sale aus Franklin, Tennessee und Brazilian Nights. I would always like to introduce myself. I'm Robbie Turner, and that's who I am. Robbie Turner ist vor ein paar Monaten 50 geworden. Turner lebt östlich von Nashville. Hermitage, Tennessee is where I reside now, which is close to the airport east of Nashville. I'm 15, 20 minutes from Music Row. Hermitage ist in der Nähe des Flughafens und 15, 20 Minuten von der Music Row entfernt. Aufgewachsen in Memphis, seit 1991 in der Nashville-Area. Yes, I was already working with the Highwaymen in Turin, and I was. Ich hatte für die Highwaymen, Willie Nelson, Waylon Jennings, Johnny Cash und Kris Kristofferson gearbeitet, lange Tourneen, und das kannte ich aus Memphis nicht mehr. Sie sagten alle, du bist verrückt, wenn du nur zur Arbeit hierher kommst. Zieh um. Turners Eltern, Doyle und Bernice Turner, waren bei den Drifting Cowboys gewesen, der Begleitband von Hank Williams Sr. Robbie Turner selbst hat für jeden und jede gespielt, das sagt man dann so. Bei ihm stimmt es für 120 andere Musikerinnen und Musiker, Bob Dylan, Solomon Burke, Albert King, Patti LaBelle, Charlie Rich und Waylon Jennings. Turner war der Stilgitarrist in Jennings Band über 10 Jahre lang. Und er ist häufig der Stilgitarrist dieser Dorfband in Leapers Fork, die ziemlich gerne Hank Williams Standards nachspielen. Kurz vor seinem Tod war Waylon Jennings in Turners kleinem Studio und nahm, nur mit wenig Begleitung, seine letzten Songs auf. He came out to my house, my home studio here. Er kam in mein Heimstudio, so Robbie Turner, und nahm 12 seiner Lieblingslieder auf mit seiner akustischen Gitarre und sagte mir, ich solle sie eines Tages fertigstellen. Dann lagen die Bänder da und Turner, 25 Jahre jünger als Jennings, nahm sich 10 Jahre Zeit. Er brauchte diese 10 Jahre. Nun dabei, als Schlagzeuger Richie Albright und Chet Cromwell, als Gitarrist Reggie Young, als Mundharmonikaspieler Tony Joe White. Yes, I have finished it. It was his sort of inherited. Jetzt ist die CD fertig, ja. Das war wie ein Erbe für mich. Er hatte mir vertraut, sie so zu machen, als sei er dabei. Es gab keine Deadline. Ich hatte ihn gefragt und er sagte, nein, eine Frist gibt es nicht. When I asked him what the deadline was, he said, there is none, so... Ich sah ihn, sagt Robbie Turner, wie meinen Vater. Ich liebte ihn wie meinen Vater. Er war wie mein Vater für mich. Well, I would look at the tapes and I'd pull them out and put them on the machine and start listening to them. I'd say, well, I'm just not ready yet, you know, and put them back up. Ich sah die Bänder an und holte sie raus und legte sie auf die Bandmaschine, hörte sie an und packte sie wieder ein. Ich war noch nicht so weit. Waylon hatte dieses taffe Image, aber er war einer der feinsten Kerle, die es gab. Ein wirklicher Mann. Ich denke jeden Tag meines Lebens an ihn. When it comes to our love, all hope is gone. I guess a friend is all I'm meant to be. I just can't find the right touch for turning you on. All the words are the ways that could make you love me. Ways of this old world are not always fair, and most things are never what we hope to find. In search of a feeling that never I went out of my way to go out of my mind. I guess a friend is all I'm meant to be. I just can't find the right touch for turning you. this whole world are not always fair. Most things are never what we hope to find. In search of a feeling that never was there, I went out of my way to go out of my mind. Nach Jennings Tod war Robbie Turner mit den Dixie Chicks unterwegs und dabei, als die in London auf ihren Präsidenten schimpften, George W. Bush, der gerade in den Krieg gezogen war, mit Tony Blair an seiner Seite. Momentan plant Turner eine CD mit B.B. King, die er, Turner, produziert. Turner glaubt an Gott. Very much so. Very much so. He is my personal savior and is... I make no decision without calling on him. Sehr. Der persönliche Retter. Keine Entscheidung, ohne ihn vorher anzurufen. God kept me for the moment that I would live for him. So. Zum Schluss noch einmal zurück ins Dorf, nach Leaper's Fork. 2006 erschien eine CD von Tony Joe White mit dem Titel Uncovered. Ein paar Duette. Mit dabei Michael McDonald. Der Nachbar. Ich meine, warum soll man unter Nachbarn nicht auch mal was auf CD machen, wenn man sich sowieso andauernd trifft und eh nebeneinander wohnt und der Pedal-Steel-Gitarrist Robbie Turner auch um die Ecke ist? Baby, don't look down. Don't matter where you're bound, but don't look down. In our community, we've always really taken pride in the idea that there is basically no social stratification. Wir sind stolz auf die Idee, dass wir in unserer Gemeinde keine soziale Schichtung haben. Jeder befindet sich auf demselben sozialen Level. Wenn du nett bist, bist du drin, und wenn du nicht nett bist, bist du draußen. Das ist im Prinzip die einzige soziale Schichtung. Manche denken inzwischen, dass Leapers Fork ein Ort sei, der trendy ist. Sie kommen vorbei und glauben, wenn sie ein ausgefallenes Auto fahren oder ausgefallen gekleidet sind, finden sie hier ihren Platz. Die sozialen Parameter sind allerdings quasi umgedreht, und das ist erfrischend für die Menschen. Hier ist alles mit einbegriffen, integrativ. Du kannst hier landen, und wenn du in Ordnung bist, wirst du faktisch ein Mitglied von Leapers Fork. Du bist ein Bürger, wo immer du bist, aber hier ist das ein Gemütszustand. Aubrey Preston, der Revitalisierer dieses Dorfes, der Philanthrop, wenn man so will. Das war Rock etc. mit einer Sendung über das amerikanische Musikerstädtchen Leapers Fork in Tennessee von Knut Benzner. Und noch ein Hinweis, künftig wird die Sendereihe Rock etc. am Sonntagnachmittag ausgestrahlt. Zum ersten Mal am 14. April um 15.05 Uhr. Deutschlandfunk. Programmtipp. Lungenhochdruck, Kopfschmerzen, schnelle Atmung, warme Hände und eiskalte Füße. Es gibt eine große Bandbreite an angeborenen Herzfehlern. Das sind die einfachen, wie zum Beispiel ein Loch in der Kammerscheidewand. Oder die komplexen, bei denen ganze Herzklappen und Gefäße vertauscht sind. Die Symptome eines Herzdefekts sind vielfältig, nicht immer bedrohlich, sollten aber stets vom Arzt abgeklärt und beobachtet werden. Weil durch die schwierige Entwicklung, durch den Herzfehler, durch die Unterversorgung mit Blut und alles, das hat halt bis heute halt noch Nebenwirkungen. Leben mit einem angeborenen Herzdefekt. Sprechen Sie mit Professor Philipp Beerbaum, Direktor der Klinik für Pädiatrische Kardiologie und Intensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. In der Sprechstunde. Morgen ab 10.10 Uhr. Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Philipp May. Schönen guten Abend. Der FC St. Paul.